An den 9. Kongress des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung wurden Blumenkörbe geschickt von der Jugendorganisation der Partei der Malaysia-Chinesen, dem Revolutionären Jugendverband des Syriens, dem Zentralvorstand des Allindischen Jugendverbandes, dem Zentralvorstand des Kommunistischen Jugendverbandes Ho Chi Minh Vietnams, dem Zentralvorstand des Kommunistischen Jugendverbandes Lenin der Russischen Föderation, dem Zentralvorstand des Kommunistischen Jugendverbandes Russlands, dem Jugendverein Addis Abeba in Äthiopien, der Industrie GmbH Changping in Liaoning, China, dem Vorstandschef des Longili Fuching GmbH in Dandong, China und weiteren Persönlichkeiten der politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kreise und Jugendorganisationen von verschiedenen Ländern der Welt wie Malaysia, der Mongolei, China, Indonesien, Japan, Russland, Großbritannien, Spanien, Tansania, den USA und Peru.